Gesprengt sind die Fesseln aus vergangenen Zeiten, gebrochen die Tabus, die uns am Fortschritt stören. Wir dringen vor in bisher ungeahnte Weiten und müssen nicht mehr auf Moralapostel hören. Ein jeder kann sich frei entfalten, ein jeder hat die Möglichkeit, sein Leben selber zu gestalten in unserer modernen Zeit. Doch langsam aber sicher mit der Zeit entpuppt sich unsere Freiheit als Orientierungslosigkeit. Wir sind verurteilt zu absoluter Freiheit, eingesperrt in einer grenzenlosen Welt. Wir haben uns betrogen mit einer absoluten Wahrheit und sind gebunden mit den Fesseln von Reichtum, Macht und Geld. Wir produzieren und wir konsumieren und kaufen uns, was unser Herz begehrt. Von Finanzexperten lassen wir uns erklären, mit welchen Aktien man sein Taschengeld vermehrt. Und wenn wir uns verspekulieren, geht trotzdem gar nicht so viel schief. Denn ergänzend zu den Wertpapieren gibt's Darlehen zum Nulltarif. Doch langsam aber sicher mit der Zeit entpuppt sich unsere Freiheit als Orientierungslosigkeit. Wir sind verurteilt